Die Macht des So-Tun-als-ob. Jetzt fragst du dich vielleicht, was das Ganze sollte. Denn natürlich war die Statue nur ein Stück Holz mit etwas Silber oder Goldlack. Sie unterschied sich nicht sonderlich von anderen Gegenständen aus Holz, zum Beispiel einem gewöhnlichen Stuhl. Aber wenn du dich auf einen Stuhl setzt, schrubbst du dich nicht jedes Mal hinter den Ohren, ziehst die Schuhe aus und singst ein Lied. Oder? Das ständige Wiederholen des Rituals gab den Leuten das Gefühl, dass die Gottesstatue etwas ganz Besonderes war, sternenweit entfernt von einem stinknormalen Stuhl. Wenn sie die Statue sahen und berührten, meinten sie, ihren Gott zu sehen und zu berühren. Und wenn jemand sie fragte, woher sie wüssten, dass ihr Gott existiert, antworteten sie nur: »Wie meinst du das? Ich habe ihn doch gestern erst im Tempel besucht und lange mit ihm gesprochen. Er hat sogar meine Bitte erfüllt. Ich habe mir Regen gewünscht und wie du siehst, es regnet.« »Komisch, ich bin letzte Woche auch im Tempel gewesen und habe gebetet, dass mein Sohn gesund wird, aber er ist immer noch krank.« »Dann hast du wohl irgendwas falsch gemacht. Hast du den Tempel vielleicht mit dem linken Fuß betreten?« So funktionieren Rituale. Man tut so, als ob eine Sache irgendwie eine andere ist. Ein Stück vergoldetes Holz ist irgendwie der große Gott, der das komplette Universum erschaffen hat.